Die Fälle des Kommissario Guido Brunetti. An einem kalten Septembermorgen um 5:30 wurde Kommissario Guido Brunetti von der Stadtpolizei Venedig aus dem Bett geklingelt. Die Leiche eines jungen Amerikaners war bereits aus dem Wasser geholt worden. Dottor Zardi, der Pathologe, hatte einen gezielten Messerstich ins Herz als Todesursache festgestellt. Was ist das für eine Geschichte mit einem toten Amerikaner, Brunetti? Warum bin ich nicht informiert worden? Können Sie sich vorstellen, was das für den Tourismus bedeutet? Wir können es nicht brauchen, dass in dieser Stadt Amerikaner ermordet werden. Wie üblich war Vicequestore Giuseppe Patta, Brunettis Vorgesetzter, mehr um den Ruf Venedigs besorgt als um den Toten und seinen Mörder. Und deshalb war er erst einmal froh, dass sich herausstellte, dass Sergeant Foster, so der Name des Toten, kein Tourist war, sondern ein Soldat, der auf dem amerikanischen Stützpunkt in Vicenza seinen Dienst versehen hatte. Zur Identifizierung der Leiche fuhr Captain Terry Peters, die Vorgesetzte von Sergeant Foster, mit Brunetti auf die Friedhofsinsel San Michele. Ihre Reaktion war verblüffend. Sie musste sich übergeben. Und dann glaubte Brunetti, Angst in ihrem Blick zu erkennen. Wovor haben Sie Angst, Dr. Peters? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Brunetti fand bei einer Durchsuchung der Wohnung Sergeant Fosters 1 Kilo Kokain, schön versteckt im Gasboiler. Offensichtlich war das Kokain dort von jemandem deponiert worden, um den Sergeant in ein schlechtes Licht zu rücken. Handelte es sich um ein Ablenkungsmanöver, um etwas Größeres zu vertuschen? Brunetti entschied sich, das Kokain in das Wasser des Canal Grande zu schütten. Was hast du jetzt vor? Ich weiß es noch nicht. Abwarten, was Pater macht. Was hat denn Paters Reaktion damit zu tun? Wenn Pater mich von diesem Fall abzubringen versucht, kann ich sicher sein, dass jemand die Sache vertuscht haben möchte. Wer zum Beispiel? Wenn das amerikanische Militär beteiligt ist, kannst du sicher sein, dass es einen politischen Hintergrund hat. Das heißt, deren Regierung ist beteiligt. Was wiederum bedeutet, die unsere auch. Und folglich Ärger. Endstation Venedig. Kriminalhörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. 2. Teil. Nehmen Sie sich diese Einbruchsgeschichte vor, Brunetti. Ich möchte Sie so bald als möglich aufgeklärt wissen. Und ich möchte nicht, dass Sie diese Amerikaner noch weiter belästigen. Es war Raubmord, ist das klar? Kommissario? Ach, Miotti. Dieser Viscardi, dem die Bilder gestohlen wurden. Was macht er für einen Eindruck? Ist er schwer verletzt? Ah, halb so schlimm. Typischer Mailänder, Sie wissen schon. Als erstes hat er mir gesagt, wie wichtig die Bilder sind, was wahrscheinlich heißen sollte, wie wichtig er ist. Ich glaube, ich muss ein paar Telefongespräche führen, Caporale. In seinem Büro nahm sich Brunetti sein Notizbuch vor und begann darin herumzublättern. Schließlich fand er, was er suchte: die Privatnummer von Riccardo Fosco, dem Wirtschaftsredakteur einer der wichtigsten Wochenzeitschriften des Landes. Fosco hatte einige Finanzskandale aufgedeckt und als einer der ersten hatte er Fragen zur Banco Ambrosiano gestellt. Seit ihm vor 2 Jahren auf offener Straße mit einer Maschinenpistole beide Knie zertrümmert worden waren, arbeitete er nun von seiner Wohnung in Mailand aus. Fosco? Ciao, Riccardo. Hier ist Guido. Ja. Brunetti. Guido. Ja. Du willst da eine Auskunft über jemanden, der Geld hat. Ja, so ist es. Es geht um einen Mailänder, Viscardi. Augusto Viscardi? Ja, er hat Waffen an den Irak geliefert, während des Embargos. Aber dann gab es Schwierigkeiten. Welche Art? So genau weiß ich das nicht. Irgendeine Ladung wurde nicht bezahlt und er hat einen großen Verlust gemacht. Du, worum geht es eigentlich? Letzte Nacht wurde in seinem Haus in Venedig eingebrochen und er überraschte die Täter. Es waren 3 Männer, die er nicht beschreiben konnte, aber er wusste genau, welche 3 Bilder sie mitgenommen haben. Ganz nach Viscardi. Er ist arrogant und er ist risikobereit. Es heißt, Viscardi habe bei seinen Geldgeschäften ein Vermögen verloren. Hast du eine Ahnung, um welche Summen es geht? Naja, Schätzungen liegen bei 10 bis 15 Milliarden Lire. Er hat offenbar ernsthafte Liquiditätsprobleme. Aber ein Bekannter von Corriere sagte mir, Biscardi habe nichts zu befürchten, weil er seine Finger in irgendeinem Regierungsvertrag mit drin habe. Und er soll sehr gute Beziehungen haben. Klingt nach Mafia. Könnte man sagen. Aber wann klingt es nicht danach? Es scheint allerdings, als hätte er auch einen Draht zu Regierungsmitgliedern. Du sagst, er sei arrogant. Einige meinen auch, er sei gefährlich. Hat er immer ein Messer dabei? Nicht persönlich. Dazu hat er gute Freunde. Pass auf, er soll sehr gefährlich sein. Ich habe keine Angst vor Messern. Ich hatte auch nie Angst vor Maschinenpistolen, Guido. Konnten geschäftliche Verluste Viscardi dazu getrieben haben, etwas so Überstürztes wie einen bestellten Einbruch zu organisieren? Nur jemand, der fremd war in Venedig, konnte auf Ruffolo verfallen. Einen jungen Mann, der sich ungleich besser aufs Geschnapptwerden verstand, als auf sein kriminelles Handwerk. Caporale Miotti war noch einmal zu Viscardi ins Krankenhaus gefahren, um ihm ein Foto von dem großohrigen Gauner Ruffolo zu zeigen, der von dem belgischen Touristenpaar beschrieben worden war. Signor Viscardi war höchst überrascht, als er das Foto von Ruffolo sah. Er hat sich allerdings schnell wieder gefasst und erklärt, der Mann auf dem Bild habe keine Ähnlichkeit mit einem der beiden Männer, die er gesehen habe. Und es seien nur zwei gewesen, die ihn überfallen hätten, nicht drei. Was halten Sie davon, Miotti? Er lügt. Wenn er behauptet, Ruffolo nicht zu kennen, dann lügt er. Er hätte nicht verblüffter sein können, wenn ich ihm ein Foto seiner eigenen Mutter unter die Nase gehalten hätte. Das heißt dann wohl, dass ich mich mit Ruffolos Mutter unterhalten muss. Soll ich Ihnen eine kugelsichere Weste aus der Kleiderkammer holen? Obwohl man nicht sagen konnte, dass Signora Ruffolo, die aus Neapel stammte, sich an das Leben in Venedig angepasst hatte, auf ihre Weise hatte sie doch zur Polizeigeschichte der Stadt beigetragen, als sie Brunetti mit einer Schere angegriffen hatte, um ihren Sohn vor der Verhaftung zu bewahren. Die Witwe Ruffolo wohnte in einer Zwei-Zimmer-Wohnung beim Campo San Boldo, in der Nähe der Kirche San Simeone Piccolo, wo die sonntägliche Messe noch auf Latein gelesen wurde. Signora Concetta brauchte lange, um Brunetti die Tür zu öffnen. Jedes Mal, wenn er sie sah, hatte er den Eindruck, ein Fass vor sich zu sehen. Dottore, Sie kommen mich mal wieder besuchen, ja. Wie nett. Aber Sie hätten vorher anrufen sollen, dann hätte ich gründlich sauber gemacht und Ihnen etwas Leckeres gebacken. Signora, eine Tasse von Ihrem hervorragenden Kaffee wäre schon mehr, als ich zu hoffen wage. Kommen Sie herein. Nehmen Sie Platz, hier in diesem Sessel. Ja, danke. Ich mache gleich den Kaffee. Signora Concetta. Dottore. Ich glaube, Sie wissen, warum ich hier bin. Peppino. Ich glaube, Peppino ist in etwas ziemlich Schlimmes verwickelt. Ach, dieses Mal ist es... Er ist kein schlechter Junge. Signora, ein Freund von mir hat mir heute gesagt, dass ein Mann, mit dem sich Peppino womöglich eingelassen hat, ein sehr schlechter Mensch ist. Wissen Sie etwas darüber? Er hat von diesen Leuten gesprochen. Was hat er über sie gesagt? Er hat gesagt, dass es bedeutende Leute sind und dass sich sein Glück jetzt wendet. Wir suchen Peppino. Was hat er getan, Dottore? Er wurde dort gesehen, wo ein Verbrechen passiert ist. Ach. Wissen Sie, wo er ist? Nein. Signora, wenn Sie mit Peppino sprechen, sagen Sie ihm bitte, dass diese Leute gefährlich werden können. Ich will versuchen, mit ihm zu reden, Dottore. Aber vielleicht ist es diesmal doch anders. Es tut mir leid, Signora. Sie wuchtete sich hoch, nahm eine Handvoll Pralinen vom Teller und steckte sie Brunetti in die Jackentasche. Hier, für Ihre Kinder. Sie wachsen noch. Zucker ist gut. Ja, Sie sind sehr freundlich, Signora. Am nächsten Tag, einem Sonntag, wachte Brunetti um 7 Uhr auf. Er duschte lange. Als er 20 Minuten später das Haus verließ, durchflutete ihn ein grenzenloses Wohlgefühl. Obwohl der Morgen kühl war, würde es einer dieser herrlichen, warmen Sonnentage werden, mit denen die Stadt im Herbst gesegnet war. Er kaufte in einer Pasticceria ein Dutzend Gebäckstücke. Am Campo Apunal nahm er beim Zeitungskiosk den Corriere und Il Manifesto mit, von denen er annahm, dass Paola sie heute lesen wollte. Wo kommst du jetzt her? Aus der Pasticceria bei Carampane. So weit bist du gelaufen? Es ist ein herrlicher Tag, Paola. Lass uns nach dem Frühstück einen Ausflug machen. Was hältst du von Burano? Vielleicht. Brunetti setzte sich auf die Dachterrasse, kippte mit dem Stuhl nach hinten und legte die Füße aufs Geländer. Die Sonne schien warm auf sein Gesicht und Brunetti erlebte einen Augenblick absoluten Friedens. Guido? Guido! Ha? Wie hieß die Ärztin noch? Die Hübsche? Guido, wie hieß sie? Peters. Hör mal zu. Amerikanische Ärztin stirbt an Überdosis. Was? Die Leiche von Captain Terry Peters, Kinderärztin bei der US Army, war am späten Samstagnachmittag in ihrer Wohnung in Dueville in der Provinz Vicenza aufgefunden worden. Eine benutzte Spritze hatte neben der Leiche gelegen und in der Wohnung fanden sich weitere Anzeichen von Drogengebrauch sowie Hinweise, dass die Ärztin getrunken hatte. Die Carabinieri und die amerikanische Militärpolizei führen die Untersuchung durch. Ist das möglich, Guido? Eine Überdosis. Das ist unmöglich. Warum werden denn beide umgebracht? Keine Ahnung. Aber er hatte eine. Sie war umgebracht worden, weil sie etwas über Foster wusste. Etwas, das sie vor der Leiche ihres Liebhabers hatte erschrecken und quer durch den Raum torkeln lassen. Was willst du machen? Ich warte, bis jemand zu mir kommt. Wie meinst du das? Was immer die beiden herausgefunden hatten, das wussten sie durch ihre Arbeit. Die ist das Verbindungsglied. Es muss noch andere geben, die etwas wissen oder vermuten oder Zugang zu dem haben, was die beiden erfahren haben. Ich werde also warten. Vergessen wir Burano, Guido. Ja? Am Montag ging er zur normalen Zeit in sein Büro und blieb über eine Stunde am Fenster stehen, um sich die Fassade von San Lorenzo anzusehen. Die ganze Zeit über war nicht das geringste Anzeichen einer Bewegung oder irgendeiner Aktivität zu erkennen, weder auf dem Gerüst noch auf dem Dach, das vollgepackt war mit neuen Terrakotta-Ziegeln. Pronto? Buongiorno, Commissario. Hier ist Major Ambrociani. Ich bin froh, dass Sie anrufen. Die Autopsie wurde heute Vormittag gemacht. Und? Eine Überdosis Heroin. Ausreichend für jemanden, der doppelt so groß war wie Sie. Wer hat die Autopsie gemacht? Dottor Francesco Urbani. Einer von uns, zuverlässig. War jemand von den Amerikanern dabei? Sie haben einen von ihren Leuten geschickt, extra aus Deutschland geholt. Einen Kölner. Und sonst? In der Wohnung gab es keine Spuren von Gewalt. Aber sie hatte einen Bluterguss am rechten Oberarm und einen am linken Handgelenk. Dr. Urbani wurde darauf hingewiesen, dass diese Blutergüsse von einem Sturz herrühren könnten. Wer hat ihn darauf hingewiesen? Der amerikanische Arzt, der Kölner. Sonstige Einstiche? Keine. Sie hat sich also gleich beim ersten Mal eine Überdosis verpasst. Komischer Zufall, nicht? Kannten Sie Dr. Peters? Nein. Aber einer meiner Leute arbeitet mit einem amerikanischen Polizisten zusammen, dessen Sohn Ihr Patient war. Er sagte, sie sei sehr gut mit ihm umgegangen, habe wieder Vertrauen zu Ärzten gefasst, nachdem sie bei ihm wohl gepfuscht hatten. Kommissario, kommen Sie her. Ich bin angewiesen worden, die Amerikaner nicht weiter zu belästigen. Von wem? Von meinem Vicequestore hier in Venedig. Und was werden Sie tun? Es vergingen 3 Tage, an denen Brunetti so gut wie nichts tat. Paola und die Kinder waren alle zu sehr mit dem Beginn des neuen Schuljahres beschäftigt, um zu merken, wie geistesabwesend er war. Mit einer Regelmäßigkeit, die man fast schon Besessenheit nennen konnte, spielte er seine Begegnungen mit der jungen Ärztin durch und rief sich Einzelheiten ins Gedächtnis. Was gibt's, Miotti? Post für Sie, Kommissario. Die Adresse ist so seltsam, dass ich dachte, Sie möchten sie vielleicht sofort sehen. Na, zeigen Sie mal. Kommissario Brunetti, Questura, Venice, Italy. Vielleicht aus Vicenza, dachte ich. In dem Umschlag war die Zeitschrift, bei deren Lektüre Dr. Peters ihn in ihrem Sprechzimmer überrascht hatte. Er erkannte die grotesken Fotos von den verstümmelten Füßen wieder. Weiter hinten fand er 3 Blatt Papier zwischen den Seiten. Brauchen Sie mich noch, Kommissario? Danke, Miotti, das haben Sie gut gemacht. Er las Medical Report. Darunter waren Spalten für Namen, Alter und Rang des Patienten. Daniel Kamen, geboren 1984. Hautausschlag am linken Arm, der sich weiter ausbreitete. Aussonderung einer gelben Flüssigkeit, Brennen, hohes Fieber. Ja? Brunetti. Kommissario, kann ich Ihnen helfen? Können Sie versuchen, ein paar Informationen für mich zu bekommen, Maggiore? Wenn ich kann. Ich möchte wissen, ob bei Ihnen ein Soldat namens Kamen stationiert ist. Er hat einen kleinen Sohn, der Patient von Dr. Peters war. Der Junge wurde in ein Krankenhaus in Deutschland geschickt, nach Landstuhl. Ich würde gern mit dem Vater sprechen. Inoffiziell das Ganze? Sehr. Können Sie mir sagen, worum es geht? Ich weiß es noch nicht genau. Sie hat mir eine Kopie vom Krankenblatt des Jungen geschickt, dazu einen Artikel über PCB. Worüber? Giftige Chemikalien. Ich weiß auch nicht, woraus sie bestehen oder was sie bewirken können. Sie zerfressen die Haut. Das Kind hat einen Ausschlag am Arm. Gut, ich kümmere mich darum. Ich glaube, es ist besser, wenn das unter uns bleibt. In Ordnung. Danke, Maggiore. Giancarlo, ich glaube, wenn wir so etwas zusammen machen, können wir uns auch duzen. Einverstanden. Guido. Ciao, Guido. Brunetti kaufte sich in der Buchhandlung beim Campus San Luca ein Werk über toxische Substanzen und Umweltverschmutzung mit dem Titel Globaler Selbstmord und begann sofort mit der Lektüre. Die PCBs waren nur eine Blume in dem tödlichen Strauß, den die Industrie der Menschheit gebunden hatte. Und nun, da einige Länder der Dritten Welt sich nicht mehr als Mülleimer für die Erste zur Verfügung stellen wollten, kippte man den giftigen Rest im eigenen Land weg. Brunetti. Kommissario, kommen Sie bitte unverzüglich zu mir herunter. Vice Questore Patta saß an seinem Schreibtisch und sah aus, als käme er gerade von Probeaufnahmen zu einem Film, die er erfolgreich bestanden hatte. Bei Brunettis Eintreten war er damit beschäftigt, eine seiner russischen Zigaretten in seine Zigarettenspitze aus Onyx zu stecken, was sich offenbar als recht schwierig erwies. Brunetti, ich habe einen sehr unerfreulichen Anruf bekommen. Oh, hoffentlich nicht von Ihrer Frau. Von Signor Biscardi aus Mailand. Er sagte mir, dass Sie seinen Leumund in Zweifel ziehen. Er sagt, sein Versicherungsagent sei von Ihnen angerufen worden und Sie hätten gefragt, woher er so schnell gewusst habe, dass bestimmte Dinge fehlten. Ja, hören Sie überhaupt zu, Brunetti. Oh ja, Vice Questore. Warum sagen Sie da nichts? Ich warte, was es mit dem unerfreulichen Anruf auf sich hat. Ach ja, verdammt nochmal, das war der unerfreuliche Anruf. Signor Viscardi ist ein bedeutender Mann. Er hat beträchtlichen Einfluss und ich möchte nicht, dass er herumerzählt, er sei von der Polizei Venedigs schlecht behandelt worden. Wieso schlecht behandelt? Sie belästigen ihn im Krankenhaus, mehrmals. Zeigen ihm das Foto eines jungen Kriminellen und glauben ihm offenbar nicht, als er sagte, er kenne ihn nicht. Woher wusste er, dass dieses Foto, das ihm gezeigt wurde, das Foto eines Kriminellen war? Wie bitte? Woher wusste er, dass dieses Foto, das ihm gezeigt wurde, das Foto eines Kriminellen war? Also Sie machen sich lächerlich, Brunetti. Wir müssen nur Ruffolo in die Finger kriegen, dann erledigt sich alles von selbst. Wer ist das? Der junge Kriminelle. Signor Viscardi wird seine Bilder zurückbekommen, die Versicherungsgesellschaft wird sich bei uns bedanken und ich kann mir vorstellen, dass der Gazzettino auf der Titelseite des Lokalteils darüber berichten wird. Schließlich ist Signor Viscardi ein bedeutender Mann und je schneller die Sache erledigt ist, desto besser für uns alle. Plötzlich widerte es Brunetti an, dass er jedes Mal, wenn er mit Pater sprach, so eine alberne Charade aufführen musste. Seine Schritte zurück in sein Büro waren schwer wie Blei. Ja. Er ist noch hier stationiert. Er wohnt in Grisignano, etwa 20 Minuten vom Stützpunkt. Der Zug hält dort, nicht wahr? Der Bummelzug. Wann willst du mit ihm sprechen? Morgen früh. Einer fährt um 6.24 Uhr, der ist um 7.30 Uhr in Grisignano. Holst du mich ab? Oh. Giancarlo. Also gut. Ich komme mit meinem eigenen Wagen, dann fallen wir nicht so auf. Ambrogiani holte ihn an der kleinen Bahnstation von Grisignano ab. Bis zum Haus von Cayman war es nicht weit. Sie wohnen seit 3 Jahren hier. Und der Junge ist auch wieder da. Offenbar ist alles in Ordnung. Eine Nachbarin sagt, dass er eine schlimme Narbe am Arm hat. Dieser verdammte Dreck. Erzähl mir mehr über diesen Dreck. Das ganze Spektrum von diesen Todescocktails. Sie sind leicht herzustellen, aber die Probleme beginnen, wenn man sie loswerden will. Bevor er weiterreden konnte, öffnete sich die Tür des Hauses und ein Mann trat heraus. Er bewegte sich mit jener lässigen Leichtigkeit, die bei Amerikanern so häufig zu beobachten ist und die sie so gut in Freizeitkleidung aussehen lässt und so linkisch im offiziellen Anzug. Sergeant Edward Cayman. Ja, was kann ich für Sie tun? Bisschen früh, nicht? Guten Morgen, Sergeant. Ich bin Guido Brunetti von der Polizei in Venedig und das ist Maggiore Ambrogiani. Hallo. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Es geht um Ihren Sohn. Die Sache mit der Ärztin? Wie kommen Sie darauf, Sergeant? Dazu muss man wohl kein Hellseher sein, oder? Sie war Dennis' Ärztin und sie war verdammt von der Rolle, als sein Arm so schlimm wurde. Dann kam dieser Freund von ihr, den es in Venedig erwischt hat. Und hat mich geradezu bombardiert mit Fragen. Was für Fragen hat er Ihnen gestellt? Vor allem wollte er die genaue Stelle wissen, wo Danny an dem Tag herumgelaufen ist. Und was haben Sie ihm gesagt? Wir waren an dem Tag irgendwo über Ariano, in der Nähe vom Lago di Barcis. Genauer erinnere ich mich nicht mehr. Er wollte herausfinden, wo Danny mit diesem Zeug in Berührung gekommen war, auf das er allergisch reagierte. War es das? Eine Allergie? Das hat man uns gesagt. Und wogegen er allergisch ist, hat man Ihnen auch gesagt? Nein, hat man nicht. Und dann haben die Knallköpfe auch noch Dennis Krankenblatt verschlammt. Jedenfalls das aus Deutschland. Brunetti und Ambrogiani tauschten einen Blick. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein, was wichtig sein könnte, Sergeant? Ja. An dem Tag da oben in den Bergen habe ich 2 von diesen Lastwagen mit den roten Streifen gesehen, die auch hierher kommen. Ich wünschte, es wäre mir früher eingefallen. Dann hätte Foster nur Mr. Gambaretto fragen müssen, wo seine Laster an dem Tag waren, und er hätte die Stelle gefunden. Mr. Gambaretto? Ja, unser Vertragsspediteur. Seine Lastwagen kommen 2-mal die Woche, um Problemmüll abzuholen. Medizinabfälle, Altöl und sowas alles. Kennen Sie Gambaretto? Nicht persönlich, nur was man so hört. Und, was hört man? Er soll auch unser neues Krankenhaus bauen. Die beiden Polizisten gingen zum Wagen zurück. Ambrogiani blieb hinter dem Steuer sitzen, ohne den Motor anzumachen. Großer Auftrag, so ein Krankenhausbau. Großer Auftrag für Signor Gambaretto. Er ist einer, von dem wir die Finger lassen sollen. Ah ja. Keine direkte Anweisung, nur seine Geschäfte sollen nicht so genau kontrolliert werden. Sonst passiert was? Oh, so direkt wird das nicht gesagt. Ihr behandelt ihn also wie einen ganz normalen Geschäftsmann, der in dieser Gegend seinem Gewerbe nachgeht. So ist es. Ob du etwas mehr über ihn herausfinden kannst? Ich könnte es versuchen. Wenn er ein mittelgroßer Fisch ist, kann ich etwas über ihn in Erfahrung bringen. Wenn er ein großer Fisch ist, wird es nicht viel zu erfahren geben. Oder sagen wir, ich werde feststellen, dass er nichts weiter als ein achtbarer Geschäftsmann aus der Gegend ist, der gute Kontakte zur Politik hat. Und das wird uns nur bestätigen, was wir ohnehin schon wissen. Nämlich, dass er ein Mann mit einflussreichen Freunden ist. Mafia? Mhm. Sogar hier oben im Norden. Irgendwo müssen sie doch hin. Im Süden unten bringen sie sich ja nur noch gegenseitig um. Und was ist mit der Regierung? Wir können das schon auseinanderhalten, Mafia und Regierung. Diese Ansicht ging weiter als Brunettis eigene, aber vielleicht hatte das landesweite Netzwerk der Carabinieri Zugang zu mehr Informationen als er. Hast du Zeit? Ja, wie lange brauchen wir bis dahin? Statt einer Antwort faltete Ambrogiani eine Straßenkarte auseinander und fuhr mit seinem dicken Finger darauf herum. Hier ist es. Lago di Barcis. Anderthalb Stunden. Vielleicht zwei. Der Lago di Barcis lag vor ihnen mit seinem unheimlich blauen Wasser. Dahinter ragten die Berge empor. Ambrogiani und Brunetti tranken Kaffee und Mineralwasser. Dann kauften sie sich ein paar Sandwiches und eine Flasche Rotwein und fuhren mit ihrem Wagen auf einen Parkplatz. Nach einer Stunde kam ein Lastwagen mit den roten Streifen der Firma von Signor Gamberetto. Sie verfolgten den Lastwagen bis zu dem Punkt, wo er eine Abzweigung nahm in den Wald. Ambrogiani nahm eine großkalibrige Pistole aus seinem Kofferraum und steckte sie in seinen Hosenbund. Hast du auch eine? Ich habe keine mitgenommen. Komm. Sie folgten den tiefen Rinnen, die der Lastwagen gegraben hatte. Der Weg schlängelte sich an einem Fluss entlang, der vom See herunterkam. Weiter vorn führte er in eine scharfe Linkskurve und einen steilen Hang hinauf, wo er zu enden schien. Unvermittelt trat Ambrogiani hinter einen Baum und zog Brunetti mit sich. In einer einzigen Bewegung griff er nach seiner Pistole und gab Brunetti einen Stoß, dass er hinfiel. Brunetti wandte den Kopf und sah Ambrogiani direkt hinter sich, die Waffe in der Hand. Bleib liegen! Kopf runter! Er hatte diesem Mann vertraut, ohne auch nur einen Moment lang daran zu denken, dass Ambrogiani auch auf der anderen Seite stehen konnte. Entschuldige. Ja. Ich habe einfach gehandelt. Zum Nachdenken war keine Zeit. Alles in Ordnung? Brunetti ergriff seine Hand und zog sich daran hoch. Schweißnass und mit zitternden Knien stand er da und musste erst einmal zu sich kommen. Ja, alles in Ordnung. Sie gingen den Weg weiter bis zu einem kleinen Steilhang. Vor ihnen lag eine Fläche von der Größe eines halben Fußballplatzes. Unmittelbar unter ihnen lagen vielleicht 100 Metallfässer, dazwischen große schwarze Plastiksäcke. Da müssen wir da mal runter, was? Oh Gott. Ich will wissen, was auf den Fässern steht. Sie rutschten den Abhang herunter. Je näher sie den Fässern kamen, desto schwieriger und klebriger wurde der Boden. An einem Fass hing ein Etikett herunter. US Air Force Arms. Government issue not for resale or private use. If found, contact your embassy officer. Do not touch. Giancarlo, was bedeutet embassy officer? Nuklear, biologisch, chemisch. Heilige Mutter Gottes. Beiden war schlagartig klar, dass Sergeant Mike Foster diese Sache herausgefunden hatte und deshalb sterben musste. Foster musste gar nicht erst zu Gamberetto gehen, um sich in Gefahr zu begeben. Wahrscheinlich hatte er nur getan, was jeder naive junge Soldat getan hätte. Es seinem Vorgesetzten gemeldet. Amerikanischer Militärmüll. Nach Italien gebracht, um ihn hier heimlich abzuladen. Wie ist er wohl dahinter gekommen? Das kann er uns jetzt nicht mehr sagen. Und Captain Peters? Sie waren eng befreundet. Was machen wir jetzt? Sieh zu, was du über Gambaretto herausfinden kannst. Und ich rede mit ein paar Leuten. Soll ich dich anrufen? Aber nicht vom Stützpunkt. Besser von einer Telefonzelle. Danke, Giancarlo. Seit heute früh. Oben am Lago di Barcis. Hast du Soldat gespielt? Deine Sachen sehen aus. Was hältst du dich im Dreck gewälzt? Brunetti erzählte Paola von seinem Tag mit Ambrogiani, von Cayman und seinem Sohn, von der medizinischen Zeitschrift und von dem Kokain, das er in Fosters Wohnung gefunden hatte. Und Sie haben diesen Leuten weisgemacht, dass Ihr Sohn eine Allergie hat? Dass alles in Ordnung ist? Och, diese Schweine. Was willst du jetzt tun, Guido? Ich weiß es nicht. Ich will mit deinem Vater reden. Mit Papa? Warum? Weil er wahrscheinlich darüber Bescheid weiß. Wofür hältst du meinen Vater? Für so eine Art internationalen Gangster? Er ist im Finanzgeschäft. Er kennt Gott und die Welt. Brunetti rief seinen Schwiegervater, Conte Orazio Falier, an und verabredete sich mit ihm in seinem Palazzo am Canal Grande. Wie nett, dich zu sehen, Guido. Möchtest du etwas trinken? Ein Glas Champagner? Ja, gerne. Obwohl er wusste, dass der Conte bald 70 wurde, konnte er, wenn er ihn sah, kaum glauben, dass er Paolas Vater war. Über wen willst du etwas wissen? Bitte. Danke. Viscardi? Nein. Ich wüsste gern alles, was du mir über einen Signor Gambaretto aus Vicenza sagen kannst. Und dann wüsste ich noch gerne, was das amerikanische Militär erstens mit Signor Gambaretto und zweitens mit der illegalen Lagerung toxischer Substanzen zu tun hat. Gut. Signor Gambaretto ist ein ganz besonders unangenehmer Geschäftsmann mit ganz besonders guten Beziehungen. Es wird gemunkelt, er habe sich in letzter Zeit ins Waffen- und Munitionsgeschäft eingekauft und sich dazu mit einem der wichtigsten Hersteller in der Lombardei zusammengetan. Er hat mehr einflussreiche Freunde und Bekannte als die meisten. Signor Gambaretto kommt aus dem Mezzogiorno. Sein Vater war Hausmeister. Und zu deiner zweiten Frage. Es kursieren Gerüchte. Brunetti konnte nur spekulieren über die schwindelerregenden Höhen von Geschäft und Politik, in denen der Conte mit Gerüchten in Berührung kam. Die interessieren mich auch. Diesen Gerüchten zufolge war Italien für solche Sendungen früher nur Durchgangsland. Sie gingen dann weiter du nach... Du meinst Giftmüll von den Amerikanern? Ja, Guido. Sie gingen dann weiter nach Afrika oder Südamerika. Aber seit es in vielen dieser Länder radikale Regierungswechsel gegeben hat, verlangen sie dafür exorbitante Summen. Jedenfalls wollen diejenigen, die hier diese Sendung übernehmen, nicht gerne damit aufhören und weiter daran verdienen. Also kommen diese Ladungen nach wie vor her und man findet ein Plätzchen. Wenn du weißt das alles und tust nichts dagegen? Als Gerücht, Guido. Als Gerücht. Aber niemand weiß es, außer den Leuten, die über diese Dinge reden. Und wenn ich das hinzufügen darf... Es ist auch nicht die Sorte von Leuten, mit denen man redet. Sie bei Cocktailpartys zu schneiden, Reichpol kam aus, um sie zum Aufhören zu bewegen. Guido, ich fürchte, das ist eine Situation, in der man hilflos ist. Wer ist Mann? Diejenigen, die von der Regierung und ihrem Handeln wissen, aber nicht beteiligt sind, jedenfalls nicht aktiv. Wie tief bist du in die Sache verstrickt, Guido? Brunetti erzählte seinem Schwiegervater von den Morden und den anderen schrecklichen Dingen, die sich in den letzten Tagen zugetragen hatten. Er sprach von dem erkrankten amerikanischen Jungen und von der Giftmülldeponie und von einem Karabiniere, der ihm geholfen hatte. Kann man sich auf ihn verlassen, dass er den Mund hält? Bis etwas passiert? Bis die Sache im Lot ist. Was heißt im Lot? Dass die Müllkippe verschwindet. Wohin? In einen anderen Teil Italiens? Ich kann dir nicht mehr versprechen, als dass die Müllkippe beseitigt werden kann. Darüber hinaus zu gehen, hätte ich Angst. Meinst du das wörtlich mit der Angst? Wörtlich. Darf ich noch eine Frage stellen? Aber ja. Du fragtest mich, ob ich über Viscardi sprechen wollte. Warum? Signor Viscardi und ich haben gemeinsame Interessen. Darf ich fragen, worin sie bestehen? Darüber rede ich nur mit Leuten, die damit zu tun haben. Kannst du mir etwas über Signor Viscardi sagen? Er hat mit einer ganzen Reihe anderer Leute gemeinsame Geschäftsinteressen. Viele dieser Leute sind sehr einflussreich. Haben wir eben über einen von Ihnen gesprochen? Ich werde nicht mehr sagen, als dass du mit keinem von beiden etwas zu tun haben solltest. Der Montag in der Questura verlief ganz normal. 2 Einbrüche in verschiedenen Stadtteilen, 4 Verwarnungen an Bootsführer wegen mangelhafter Sicherheitsausrüstung. Commissario, dieser junge Mann möchte mit Ihnen reden. Er kommt von Ruffalo. Ja? Ruffalo will mit jemandem reden. Er hat Angst. Er will nur mit Ihnen reden. Warum will Ruffalo das? Ich glaube, seine Mutter hat ihm gesagt, er soll das tun. Er hat gesagt, dass er sich stellen will, aber dass er ein paar Sachen zum Tausch anbieten will. Hat er gesagt, worum es geht? Nein, aber ich soll Ihnen sagen, dass es 3 Sachen sind. Sie würden schon verstehen. Und wo will er sich mit mir treffen? Kennen Sie den kleinen Steg vor dem Arsenal? Mhm. Da will er hinkommen, hat er gesagt, wo der kleine Strand ist. Morgen um Mitternacht. Brunetti, würden Sie wohl mal kurz zu mir herunterkommen? Ja, gleich, Vice Cristoforo. Ich möchte, dass Sie jetzt kommen, nicht gleich. Pater saß vor seinem Schreibtisch neben einem dunkelhaarigen Mann, der lässig mit übereinandergeschlagenen Beinen dasaß, eine Zigarette zwischen Zeige und Mittelfinger. Das ist Signor Viscardi. Er ist gerade für einen Tag hier in Venedig und kam vorbei, um mir eine Einladung zum Gala-Diner mit dem Minister im Palazzo Pisani Moretta zu bringen. Ich dachte, er würde vielleicht gerne ein paar Worte mit Ihnen reden. Ich möchte Ihnen für die Mühe danken, Kommissario, die Sie sich in meiner Sache machen. Ja, sehr viel. Leider haben wir keine großen Fortschritte zu verzeichnen, Augusto. Keine neuen sachdienlichen Hinweise? Leider nein. Aber hatten Sie nicht einen Verdächtigen, Brunetti, diesen Mann auf dem Foto? Ja, aber es handelt es sich da um denselben Mann, von dem Ihr Caporale mir ein Foto gezeigt hat? Es scheint eine falsche Fährte gewesen zu sein. Gut. Ich möchte dich nicht von deiner Essensverabredung mit dem Minister abhalten, lieber Pippo. Brunetti hörte den Kosenamen und wiederholte ihn im Geiste jubilierend wie ein Mantra. Pippo Patta, Pippo Patta, Pippo Patta. Ich muss zum San Marco, Kommissario. Ist das zufällig auch Ihre Richtung? Ja, genau, Signor Viscardi. Signor Viscardi lud Brunetti zu einem Drink in eine Bar ein. Er bestellte 2 Gläser Weißwein. Ich muss Ihnen sagen, Kommissario, dass mich einige Dinge bei Ihren Ermittlungen befremdet haben. Einmal hatte ich den Eindruck, Ihre Polizisten sehen in mir eher einen Verdächtigen als ein Opfer. Entschuldigung, dann habe ich erfahren, dass über mich und meine Belange Erkundigungen eingeholt wurden. Aber Signor Viscardi, darf ich Ihnen erklären? So etwas kann nicht gut ausgehen. Es tut mir leid, aber jedes weitere Eindringen in meine Privatangelegenheiten würde mich zwingen, die Hilfe bestimmter Freunde in Anspruch zu nehmen. Sie werden dafür sorgen, dass ich nicht weiter von Bürokraten verfolgt werde. Das klingt sehr nach einer Drohung, Signor Viscardi. Ja, ein guter Rat, dem Ihr Schwiegervater übrigens voll zustimmt. Lassen Sie einfach die Fragen nach meinen Privatangelegenheiten. Und ich wiederhole, dass es für den, der sie stellt, nicht gut ausgeht. Ich glaube kaum, dass ich von irgendetwas, was mit Ihnen und Ihren Geschäften zu tun hat, überhaupt Gutes erwarten würde, Signor Viscardi. Um 23:30 in der Nacht verließ Brunetti seine Wohnung, um sich mit Ruffolo zu treffen. Es war eine herrliche, klare Mondnacht. Wie immer um diese Uhrzeit wirkte die Stadt praktisch menschenleer. Nur die Katzen. Sie saßen und lagen überall und schlichen auf leisen Pfoten um die Brunnen. Brunetti ging rechts an der Kirche San Francesco della Vigna vorbei und dann links zum Vaporetto-Anleger Celestia. Vor sich sah er deutlich den Stieg. Ruffolo. Aber kein Ruffolo. Ruffolo, ich bin's, Brunetti. Peppino, hier ist Brunetti. Das Mondlicht war so hell, dass es scharfe Schatten warf, die den unter dem Steg liegenden Teil des Strandes verdunkelten. Aber der Fuß war zu sehen. Ein Fuß in einem braunen Lederschuh. Und darüber ein Bein. Brunetti legte dem Jungen die Hand an den Hals. Kein Puls. Als er ins Mondlicht zurücktrat, sah er, dass seine Finger blutig waren. Das Blut stammte aus einer großen Wunde an Ruffolos Kopf. Und nicht weit von dem Kopf lag ein Stein. Kommissario! Miotti, was zum Teufel machen Sie denn hier? Ich bin schon seit einer Viertelstunde hinter Ihnen her. Zur Sicherheit. Ist es Ruffolo? Ja, er ist tot. Er sieht aus wie gestürzt. Rufen Sie ein Boot. Er untersuchte flüchtig Ruffolos Taschen. Die Brieftasche enthielt das Übliche. Ausweis, Führerschein, ein Sortiment von Plastikkarten und Zettel mit Telefonnummern. Er würde sich das später anschauen. Kümmern Sie sich darum, Miotti. Ja, Kommissario. Bis sie die Leiche fotografiert und weggebracht und dann auf der Questura einen ausführlichen Bericht geschrieben hatten, war es 3 Uhr früh. Wenn Sie so freundlich wären, das hier noch zu unterschreiben, Kommissario. Ich sorge dann dafür, dass es dahin kommt, wo es hingehört. Auf Pater Schreibtisch. Brunetti unterschrieb, ohne sich die Mühe zu machen, es zu lesen. Gute Nacht. Gute Nacht, Kommissario. Am nächsten Morgen war Brunetti bereits um 10 Uhr in der Questura. Auf seinem Schreibtisch lag ein Zettel, er solle sofort zu Pater kommen. Sie haben diese Ruffolo-Geschichte sehr gut zu Ende gebracht. Ich meine, wir haben zwar kein Geständnis, aber ich denke, der Prokuratore wird sich dieser Ansicht anschließen, dass Ruffolo gekommen war, um einen Handel zu machen. Dumm von ihm, die Beweise mitzubringen. Wo waren die denn? In seiner Brieftasche. Nun erzählen Sie mir nicht, es sei Ihnen entgangen. Es besteht kein Zweifel. Fosters Name steht drauf und Miotti sagt, dem Foto nach könnte er es sein. Sein Pass? Nein, sein Dienstausweis. Und das ist der sichere Beweis dafür, dass es Ruffolo war, der ihn umgebracht hat. Ah ja. Zufällig hat mich gestern Nachmittag noch Signor Viscardi angerufen und mir gesagt, dass der junge Mann auf dem Foto, das Sie ihm gezeigt hatten, möglicherweise doch an dem Einbruch beteiligt war. Er selbst sei einfach viel zu überrumpelt gewesen in dem Moment, um klar denken zu können. Aber das ist ja alles Schnee von gestern. Der Mord an dem Amerikaner war eine Zufallstat. Und das ist ja jetzt glücklicherweise bewiesen. Als er hörte, wie Pater den Mord an Foster so kühl auf Ruffolos Konto buchte, wurde Brunetti klar, dass auch der an Dr. Peters nie als etwas anderes als Selbstmord gelten würde. Ich habe der Presse gesagt, dass wir von Anfang an Grund hatten, ihn des Mordes an dem Amerikaner zu verdächtigen und dass sie darum mit ihm reden wollten. Nicht wahr, Kommissario? Das sind aber sehr unterschiedliche Verbrechen. Raubüberfall und Bilderdiebstahl. Es gibt Beweise, dass er mit beiden Verbrechen zu tun hatte, Kommissario. Ist das dann alles, Vice Questore? Also ich dachte, Sie würden zufriedener sein. Allerdings fehlen noch Signor Viscardis Gemälde. Sie sind nicht ganz ein Held, weil Sie Ruffolo nicht festgenommen haben. Aber das hätten Sie sicher getan, wenn er nicht von diesem Steg gefallen wäre. Ich habe Ihren Namen in der Presse erwähnt. Oh, danke, Vice Questore. Miotti saß an seinem Schreibtisch. Als Brunetti eintrat, sah er auf und lächelte. Was haben Sie eigentlich in dem Bericht geschrieben, Miotti? Dass Sie glauben, Ruffolo habe etwas mit dem Tod des Amerikaners zu tun. Sie glauben das? Ja, zumindest halte ich das für möglich. Warum? Glauben Sie es nicht, Kommissario? Nein, wegen der Warnung des Conte, dachte Brunetti. Und er verstand sie erst jetzt als die Warnung, die sie gewesen war, was die Verbindung zwischen Gamberetto und Viscardi betraf. Und jetzt verstand er auch, dass Viscardis Drohung sich auf seine Ermittlungen zu den Morden an den beiden Amerikanern bezog. Davon sollte er die Finger lassen. Und weil Brunetti fast ein Held war, ging er in sein Büro und sah eine Stunde lang aus dem Fenster. Auf dem Gerüst um San Lorenzo tat sich immer noch nichts. Ja? Kommissario Brunetti, hier spricht Maggiore Ambrogiani vom amerikanischen Stützpunkt in Vicenza. Wir haben uns vor einiger Zeit kennengelernt im Zusammenhang mit dem Tod des Amerikaners in Venedig. Ach ja, Maggiore. Was kann ich für Sie tun? Vielleicht mir viel Glück wünschen. Ich bin versetzt worden nach Sizilien. Oh, das ist ja... Wie schön für Sie, Maggiore. Ich habe gehört, das Klima soll dort hervorragend sein. Wann geht es denn los? Dieses Wochenende. Ach, so bald schon. Wann kommt denn Ihre Familie nach? Leider gar nicht. Ich soll eine kleine Karabinieri-Station in den Bergen übernehmen und dahin können wir unsere Familie nicht mitnehmen. Das tut mir leid, Maggiore. Ich wünsche Ihnen sehr viel Glück. Brunetti nahm seine Trauer und Wut mit sich nach Hause. Er bemühte sich, der Unterhaltung seiner Familie zu folgen, aber es gelang ihm nicht. Er sah Viscardis eiskaltes Gesicht vor sich und Ruffolo, den großohrigen, naiven Burschen. Pronto? Kommissario, bitte kommen Sie zum Haus von Signor Viscardi. Er wurde erschossen. Signore Concetta. Ja, Kommissario. Er fand sie am Fuß der Treppe, die vom Hof zum Palazzo hinaufführte. Viscardi war aufs Gesicht gefallen, sodass die klaffenden Löcher, die der Schrot in seine Brust gerissen hatte, nicht zu sehen waren. Neben seiner Leiche lag noch die Flinte. Die Lupara ihres verstorbenen Mannes hatte ihren Zweck erfüllt und die Familienehre gerecht. Signora Concetta. Dottore. Woher wussten Sie es? Mein Peppino hat mir alles erzählt. Was hat er Ihnen erzählt? Dass er dieses Mal genug Geld kriegen würde, damit wir nach Hause fahren können. Nach Napoli. Hat er Ihnen auch etwas von den Bildern erzählt? Ich wusste alles über die Bilder und über alles andere. Er hatte große Angst, mein Peppino, vor diesem Mann. No. Kann ich jetzt gehen, Dottore? Mein Werk ist getan. Wir bringen Sie zur Questura und gehen Sie mit diesem Mann hier. Miotti, bitte. Ja, Kommissario. Signora? Kann ich ihm trauen? Ja, Sie können ihm trauen. Und, Dottore? Ja, Signora Concetta? Die Bilder, die sind in meiner Wohnung. Später sollte Brunetti erfahren, was sie mit den Bildern gemacht hatte. Mit derselben Schere, mit der sie Brunetti einmal anzugreifen versucht hatte, hatte sie die Bilder in 1000 Fetzen zerschnitten. 2 Abende später klingelte nach dem Essen bei Brunetti zu Hause das Telefon und Paola nahm ab. Guido? Ja? Mein Vater möchte dich sprechen. Ah ja. Ja, danke. Ja? Ich habe ein paar Neuigkeiten für dich, Guido. Wegen der Müllkippe? Du meinst die Baustelle, ja. Das Gelände ist gesäubert. Alles weggeschafft und die Erde darüber festgewalzt. Wieso Baustelle? Die Armee hat beschlossen, in dieser Gegend Untersuchungen über Radon-Emissionen anzustellen. Wessen Armee? Ihre oder unsere? Unsere natürlich. Wohin ist das Zeug gebracht worden? Ich glaube nach Genua. Aber der Freund, von dem ich das weiß, hat sich nicht sehr präzise ausgedrückt. Du wusstest, dass Viscardi damit zu tun hatte, ja? Ich mag deinen anklagenden Ton nicht, Guido. Ich wusste viel über Signor Viscardi, aber er war jenseits meiner Macht. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Worum geht's? Um einen Carabinieri-Offizier. Ambrogiani. Er ist gerade nach Sizilien versetzt worden. Kannst du dafür sorgen, dass ihm nichts zustößt, solange er dort ist? Ich werde sehen, was ich tun kann, Guido. Ich werde dir wirklich sehr dankbar. Und Maggiore Ambrogiani auch, nehme ich an. Als er den Hörer auflegte, stand Brunetti wie erstarrt und blickte auf seine Hand, unfähig, sie vom Hörer zu lösen. Der Conte, sein Schwiegervater, hatte Ambrogianis Rang gekannt. Er selbst hatte nur von einem Offizier gesprochen, aber der Conte hatte Major Ambrogiani gesagt. Was wusste der Conte noch alles? Und in was war er sonst noch verwickelt? Er trat auf die Terrasse hinaus, stellte sich neben Paola und legte einen Arm um ihre Schultern. Der Himmel im Westen verströmte sein letztes Licht. Die Tage werden schon kürzer. Er zog sie fester an sich und nickte. So standen sie, als die Glocken zu läuten begannen. Zuerst die hellen von San Polo und dann schallten über die Stadt, die Kanäle, die Jahrhunderte hinweg die gebieterischen, tiefen Töne von San Marco. Weinst du, Guido? Endstation Venedig. Kriminalhörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Aus dem Amerikanischen von Monika Elvenspück. Hörspielbearbeitung Daniel Grünberg. Sie hörten den 2. Teil. Kommissario Brunetti, Michael König. Paola, Hille Darius. Patta, Wolfgang Hinze. Miotti, Christian Berkel. Signora Concetta, Grete Wurm. Conte Fallier, Ernst Jacobi. Ambrogiani, Jörg Löw. In weiteren Rollen Rainer Bock, Peter Fricke, Ralf Jung und Christian Körner. Die Erzählerin war Hannelore Hoger. Ton und Schnitt Klaus Hoeneß und Birgit Schilling. Regieassistenz Marie-Elisabeth Müller. Regie Hans-Gerd Krogmann. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks mit Deutschlandradio Berlin und dem Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1997.